Kapitel 16. Pressespiegel aus den Monaten März, August 1939, Mai 1940. Dieser Pressespiegel ist nicht das Ergebnis systematischer Sucharbeit, sondern eine Zusammenstellung solcher Pressestimmen, die bei meiner Arbeit anfielen und deren Inhalt für die psychologische Beurteilung der Geschehnisse von Bedeutung erschien. Das gilt besonders für jene, die aus der Zeit nach Kriegsausbruch stammen und es bezüglich deutschfeindlicher Kriegsziele nicht an Klarheit fehlen lassen. 1. März 1939 in der Times, London, wendet sich der ehemalige Abgeordnete der Arbeiterpartei Charles Roden Buxton energisch gegen die Kampagne, die gegen die Rückgabe von Kolonien an Deutschland betrieben wird. Die britische Regierung müsse die koloniale Frage jetzt aufgreifen und sie nicht Adolf Hitler überlassen. Buxton setzte sich schließlich für den Gedanken einer Kolonialkonferenz ein, bei der nicht die Frage einer integralen Rückgabe der deutschen Kolonien besprochen werden solle, sondern die Neuverteilung von Gebieten in Afrika, die es Deutschland gestatten würden, als gleichberechtigter Partner seine Rolle zu spielen. Diejenigen, die gegen eine Rückgabe sprechen, interessierten sich weniger für die Kolonien als solche, sondern kämpften gegen die Diktatoren, gegen Deutschland als solches, und scheuten sich nicht, oft jene antideutsche Verleumdungen aufzuwärmen, die man im Weltkrieg gehört habe. 3. März 1939 in Luther-Aurire, Paris, erließ Leo Trotzki einen Aufruf für Grünspan: Wir Marxisten betrachten die Praxis des individuellen Terrorismus als schädlich für die Aufgaben des Befreiungskampfes des Proletariats und der unterdrückten Völkerschaften. Ein Held allein kann niemals die Massen ersetzen. Jedoch verstehen wir vollkommen die Unvermeidlichkeit dieser Verzweiflungs- und Racheakte. Alle unsere inneren Gefühle und unsere ganze Sympathie gehört diesen Rächern, die sich opfern, selbst wenn sie nicht den rechten Weg gefunden haben. Unsere Sympathie gehört in ganz besonderem Maße der Tat des Grünspan, der kein Politiker, sondern ein junger Mensch ohne Erfahrung, fast noch ein Kind ist und dessen Gefühle der Empörung sein einziger Ratgeber war. Grünspan aus den Händen der kapitalistischen Justiz zu entreißen, die fähig ist, ihn zu enthaupten, um damit besser der kapitalistischen Diplomatie zu dienen, ist die elementar erste und unmittelbarste Pflicht der internationalen Arbeiterschaft. Anfang März 1939, die neue Weltbühne, Paris, in einem Artikel von Louis Fischer unter der Überschrift Am Vorabend. Seit der unnötigen Kapitulation von München hat England wahrscheinlich 1500 neue Flugzeuge eingestellt. Es heißt, die neuen Flugzeuge seien von ungewöhnlicher Qualität, und die Bombenflugzeuge könnten auch Berlin angreifen. Aber auch Deutschland war nicht müßig, und sein Vorsprung wird wohl kaum im vorigen September gewesen ist. Im März soll die englische geringer sein, als RS-Industrie jedoch 400 Flugzeuge fertigstellen, in den vorhergehenden Monaten hat sie nur je 250 produziert. Im Oktober, so rechnet man, wird England monatlich 700 und im Februar 1940 gar monatlich 1000 Flugzeuge fabrizieren. Die englische Regierung und das englische Volk machen außerdem gigantische Anstrengungen, um ihre Flotte auszubauen, die schon allen anderen 314 überlegen ist. Der entsetzlich vernachlässigte Flugabwehrdienst wird verbessert, und sämtliche Truppenteile werden modern ausgerüstet. In Berlin und in Rom heult man über die astronomischen Ziffern der letzten amerikanischen und englischen Landesverteidigungsbudgets, infolgedessen entsteht der Verdacht, dass zahlreiche faschistische Gemüter sehr besorgt über die Rückwirkungen sein mögen, die Deutschlands und Italiens erzwungener Wettlauf mit dem beschleunigten Rüstungsprogramm Englands, Frankreichs und Amerikas auf die schon erschütterten Wirtschaftssysteme der totalitären Staaten haben muss. Vielleicht ist es dann doch besser, alles auf einen neuen, billigen Triumph zu setzen, dessen strategische und materielle Vorteile die Rüstungsstärke der Demokratien auszugleichen vermögen. Diese Möglichkeit lässt die Staatsmänner in Westeuropa nicht schlafen. Danzig, Memel und Dänisch-Schleswig können jederzeit ungestraft weggenommen werden. Aber all das zusammen ist nur kleine Beute, und man müsste sich auf einen wichtigeren Vorstoß gefasst machen. Aus guter Quelle verlautet, dass Lord Halifax bei einer vertraulichen Konferenz der konservativen Parlamentsmitglieder erklärt habe, England könne es sich nicht länger leisten, Sowjetrussland zu ignorieren. Während der tschechoslowakischen Krise hat England die Sowjetunion nicht beachtet. Am 1. März erschien Premierminister Neville Chamberlain auf einem Empfang in der sowjetrussischen Botschaft in London, er ist der erste englische Premierminister, der die Sowjets besuchte. Der Flirt hat begonnen, musste beginnen, denn, sofern London und Paris keine Ostfront gegen Deutschland zu bilden vermögen, kann die nächste internationale Erpressungsszene nun über die Bühne gehen. Daher auch das wiedererwachte englische Interesse an Polen. Werden Hitler und Mussolini dem möglichen Erfolg dieser Bemühungen dadurch vorbeugen, dass sie das Datum der nächsten Krise vorverlegen? Auf wen soll der Druck ausgeübt werden? Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar enthielt eine Revision von Mein Kampf. Hitler verlangte Kolonien. Mein Kampf verlangte keine Kolonien, bagatellisierte sogar deren Nützlichkeit. Hitler erklärte ferner, dass ein ganz gleich aus welchen Gründen gegen Italien vom Zaun gebrochener Krieg Deutschland an der Seite seines Freundes finden würde. Das heißt, dass Italien auf Deutschlands Hilfe auch in einem Angriffskrieg rechnen kann. Italien kann nur Krieg gegen England und Frankreich führen, und da beide verbündet sind, niemals gegen Frankreich allein. Daher liegen in der Forderung nach Kolonien und in der bedingungslosen militärischen Solidarität mit Rom direkte und ernsthafte antibritische Tendenzen. Mein Kampf ist nicht antibritisch. 3. März 1939 Hickwiss H. Chronicle, London, die Judenfrage wird zu einer Entwicklung kommen, die alle politischen Führer erzittern lassen wird. Die Judenfrage wird vor ihnen aufstehen in einer Form und einer wirklichen Gestalt, und zwar dringend und so eilig, wie nie vorher in der Geschichte. Die politischen Führer der verschiedensten Völker können tun, was sie wollen, aber die Völker werden um die Judenfrage nicht herumkommen. Dieses 315-Problem wird wie das Haupt der berühmten Hydra in allen diplomatischen Kreisen erscheinen und wird jedem Versuch einer internationalen Entspannung den Weg versperren. Die Judenfrage ist so, dass wir Juden der Welt keinen Frieden lassen, auch wenn die Staatsmänner und die Friedensengel sich noch so sehr bemühen, den Frieden zu erhalten. Daily Express, London gibt die deutschen Kolonien zurück. Behaltet diesen Besitz nicht länger. Sie sind nur unser anvertrautes Gut, nicht aber unser Eigentum, und wir würden einen Vertrauensbruch begehen, wenn wir versuchten, uns diese Gebiete anzueignen. Was aber noch mehr zählt, ist, dass wir sie nicht unserem Empire einfach einverleiben können. Das machen die Bedingungen, unter denen uns diese Kolonien anvertraut wurden, unmöglich. Wir haben die Kolonien lediglich übernommen, weil wir erklärten, dass die Deutschen nicht fähig seien, sie zu regieren. Nachdem wir aber jetzt Deutschlands diesbezügliche Rechte anerkannt haben, müssen wir die Kolonien auch wieder zurückgeben. 5. März 1939 Hövra, Paris. Hitler hat den Polen mitgeteilt, Deutschland werde als Unterpfand Oberschlesien besetzen. Dänemark, Schweden und Norwegen werden in ultimativer Form die Forderung vorgelegt werden, 50 von Ha ihrer Ausfuhr Deutschland und Italien zur Verfügung zu stellen, vor allem Eisen, Erze und Lebensmittel, widrigenfalls Deutschland eine U-Boot-Blockade über diese drei Länder verhängen würde. 7. März 1939 im Daily Express, London erklärte Lord Beaverbrook, dass sich sein Blatt augenblicklich in der Kolonialfrage für etwas einsetze, was höchst unpopulär in England zu sein schiene, nämlich die Rückgabe der deutschen Kolonien. Diese Kolonien stellten keinen Teil des britischen Empire dar, England könne sie daher auf keinem legalen Wege seinem Empire einverleiben. Es könne also mit diesen Kolonien nichts anfangen, sie seien für England zwecklos, ja sie ständen sogar dem Vereinigten Empire im Wege. 9. März 1939 19th Century, London. Nehmen wir einmal an, dass es Deutschland erlaubt ist, seine Flagge in Kamerun wieder zu hissen. Douala würde sogleich ein befestigter Flottenstützpunkt werden mit dort stationierten Hochseeunterseebooten und anderen Fahrzeugen zur Störung des Handels, einschließlich auch eines oder mehrerer der neuesten deutschen Dieselmotorschlachtschiffe, die unsere Admiralität für Einheiten hält, die zur Störung des Handels gebaut wurden. 316. 9. März 1939 Daily Telegraph, London, Churchill, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer hat sich eine breite Bewegung für die entschlossene Abwehr der aggressiven Bestrebungen Deutschlands entfaltet. Die Länder Osteuropas erkennen jetzt klar die Gefahr, die ihnen von Deutschland droht, und geben die Bereitschaft kund, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Wir sind vielleicht noch nicht imstande, die ganze Stärke und Macht der Sowjetunion abzuwägen und zu beurteilen, aber daran kann kein Zweifel bestehen, dass die UdSSR ein gewaltiger Staat ist, der unentwegt eine Friedenspolitik betreibt. 9. März 1939 Daily Express, London. Oberst Beck kommt aus Polen. Er hat es auf unser Geld abgesehen. Er will einen Kanal finanzieren, der die Ostsee mit dem Schwarzen Meer verbindet und mit rumänischer Hilfe gebaut werden soll. Welchen Nutzen würden wir daraus ziehen? Beck wird große Versprechungen machen. Man sollte jedoch an die Lehren der Geschichte denken, ehe man Vorteile von Polen erwartet. Polen besteht, weil Frankreich es so will. Clemenceau schuf es, um Deutschland von einem Ring von Feinden zu umgeben. Aber in der Stunde der Krise verließ Polen Frankreich und nahm an der Vergewaltigung der Tschechoslowakei teil. Wir sind gewarnt. Lasst uns kein Geld in den Machtaufbau anderer Nationen verschleudern. Lasst es uns lieber für den Ausbau der ungeheuren Reserven unseres Weltreiches verwenden. Macht und Stärke wird uns mehr Freunde schaffen als Gefälligkeit anderen gegenüber. 9. März 1939 Die Times, London betont in einer Stellungnahme zum Wehrhaushalt, dass Großbritannien bald so stark sein wird, dass es die Bedingungen für ein allgemeines Abkommen formulieren könne. 10. März 1939 Journal des D6 Bates, Paris behauptet, dass Deutschland einen Vorstoß gegen Holland und Belgien plane. 11. März 1939 Lettre de Vivre, Paris. Seit 6 Jahren predigen wir den Boykott der totalitären Staaten. Seit 6 Jahren beweist die LIC in allen relativ freien Ländern, dass das Boykottieren die Führung eines Krieges erspart. Seit 6 Jahren schlagen wir zur Vernichtung des Faschismus, zu seiner Zerstörung ohne bewaffneten Konflikt die Wirtschaftsblockade gegen die Barbaren vor. 317 Also boykottieren wir noch intensiver und stärker. Es sei nicht gut, weder anständig noch menschlich, den Menschenschindern was zu Leide zu tun. Ich gebe es zu. Ich bin kein Engel. Ich habe innerhalb des Durcheinanders meine Wahl getroffen, ich gebe die Hebe zurück. Eine Frage des Lebens oder des Todes für Sie. Soll ich etwa darüber weinen? Wenn Sie leben, sind wir es, die in Gefahr sind, sterben zu müssen. Ich sehe keinerlei Nachteil, wenn Sie sterben. 12. März 1939 Los Angeles Examiner. Die Möglichkeit der Annäherung zwischen Stalins Russland und Hitlers Deutschland trat heute in den Unterhaltungen der diplomatischen Kreise in den Vordergrund als Ergebnis der gewaltigen Verdammung, die Stalin gegen das geschleudert hat, was er Bemühungen, die Sowjetunion in einen Krieg gegen Deutschland zu verwickeln, nannte. Solch ein Krieg, sagte Stalin gestern in der Eröffnungssitzung des 18. Allgemeinen Kongresses der Kommunistischen Partei der Union, scheint keine sichtbare Grundlage zu besitzen. Seine Versicherung, dass die Sowjetunion nicht beabsichtigt, sich zum Holen der Kastanien aus dem Feuer für andere Nationen benutzen zu lassen, und seine Unterstellung, Großbritannien und Frankreich haben die Tschechoslowakei als Köder benutzt, um Hitler in Richtung Ukraine zu locken, wurden in gewissen Kreisen als ein direktes Angebot freundlicher Beziehungen mit Deutschland aufgefasst. Er beschuldigte allerdings Deutschland, Italien und Japan, die westlichen Demokratien hinters Licht führen zu wollen. Ihr Antikominternpakt sei nur ein Vorhang, hinter dem sie die Lebensinteressen Großbritannien, Frankreichs und der Vereinigten Staaten angreifen. Es wird jedoch betont, dass er dies nicht im Zorn gegen die totalen Staaten gesagt hatte, sondern eher, um die anerkannte Dummheit der bürgerlichen Staaten zu illustrieren, die, wie er sagte, hoffen, dass Hitler und seine Freunde tatsächlich Russland angreifen würden. Einige der erfahrensten Beobachter erwarten nichtsdestoweniger keinen entscheidenden Wechsel der sowjet-russisch-deutschen Beziehungen. Ein sehr bestimmter Schluss wurde aus der Rede gezogen, dass Moskau den Frieden will, wenn es ihn haben kann. 13. März 1939 Temps, Paris schreibt, dass die tschechoslowakische Lage den Anblick einer großen Konfusion bietet, in der man sich noch nicht zurechtfindet. Dass die gegenwärtigen Ereignisse in der Tschechoslowakei die Bedeutung eines reinen tschechoslowakischen Verfassungskonfliktes übertreffen und eine höchst besorgniserregende Entwicklung nehmen können. 14. März 1939 Evening Standard, London. Nichts beweist, dass die Zerreißung der Tschechoslowakei als Teil einer vorsätzlichen Strategie und einer ostwärts gerichteten Offensive vom Reich geplant und 318 geschürt worden ist. Im Gegenteil, alle sichtbare Evidenz spricht dafür, dass die Krise Deutschland überrascht hat. Der deutsche Gesandte in Prag, durch den alle wichtigen Schritte der deutschen Politik in der Tschechoslowakei gewöhnlich ausgeführt wurden, war von seinem Posten abwesend. Feldmarschall Göring war auf seiner Urlaubsreise in Italien. 15. März 1939 Dobriwix zur Warschau. Das Los des tschechischen Volkes erweckt sehr verschiedene Gefühle. Die polnische Psyche kann nicht leicht die stoische Ruhe verstehen, mit der die Tschechen auf ihre Unabhängigkeit verzichten in dem Augenblick, wo gleichzeitig die Slowaken sie zu erwerben vermögen, sich an die erste Stelle die Kraft des modernen Deutschlands, das durch keine Gegenaktion europäischer Mächte eingeengt ist. Die Umwälzung des 15. März ist ein Ereignis von wahrhaft historischer Bedeutung. Das polnische Volk muss an der Entwicklung seiner Kräfte und seiner einheitlichen Stärke in einer solchen Epoche weiterschreiten, unabhängig von allen anderen Ursachen, schiebt Krakauer Illustrierter Kurier. Für Polen kann es nicht gleichgültig sein, ob durch die neue Wirklichkeit das Kräfteverhältnis in Mitteleuropa sich deutlich nach der Seite eines Staates überneigt. Polens Regierung und Volk wachen über das Schicksal des Staates. Ruhe und Disziplin sind das Gebot des Augenblicks. 17. März 1939 Catholice Times, London. In Südwales wächst eine Zwergenrasse heran. Die Kinder sind an Leib und Seele verkümmert. Im Winter sitzen sie hustend und schnaubend in der Schule, weil sie nicht warm genug angezogen sind und wasserdurchlässiges Schuhzeug anhaben. Tagtäglich STT sehe ich auf Buben und Mädchen, die in schwerer Tuberkulosegefahr sind. 18. März 1939 in United Service Review, London, Oberleutnant McNamara, Deutschland macht sich gewiss keine Illusionen von dem, was Großbritannien im Ernstfall an Kraft aufzubieten vermag. Großbritannien wacht auf. Großbritannien wird der Erzfeind Deutschlands. Wenn Großbritanniens traditionelle Seevorherrschaft in Frage gestellt wird, dann wird früher oder später Krieg das Ergebnis sein. 19. März 1939 Daily Telegraph, London, veröffentlicht unter der Überschrift, es ist an der Zeit, Halt zu gebieten, eine Friedensgrenze in Europa. Folgende Ausführungen des konservativen Abgeordneten Robert Bootsby, 319. Welches ist der Tatbestand? Lassen Sie ihn uns endlich klar erkennen. Wir haben mit unserer Rüstung 2 Jahre zu spät begonnen. Mit der Befriedigungspolitik Stern haben wir aus unserer Schwachheit heraus auf den guten Glauben der Diktatoren gesetzt. Dies war bis zu einem gewissen Grade ein erlaubtes Spiel. Alle moralischen, politischen und strategischen Überlegungen deuten auf die Linie Polen-Rumänien-Balkan ente. Sie sichert uns und unseren Verbündeten außer Holz und Getreide die Ölfelder von Rumänien und damit das Weltmonopol auf Petroleum. Sie behält ihren dauernden Wert als Waffe der Blockade, und schließlich können wir sie, und das ist nicht ihre geringste Bedeutung, zur See erreichen. Diese Länder sollten wir sofort zu einem Verteidigungsbündnis zusammenschließen, das die volle Unterstützung Frankreichs, Russlands und unserer selbst haben würde. Wenn wir das nicht erreichen, ist der Ausblick in der Tat sehr düster. Unsere gegenwärtige Lage erinnert gefährlich an die vom vergangenen September, nur dass die Einsätze diesmal noch höher sind. Schwachheit oder Unentschiedenheit werden uns diesmal zum Verhängnis. Wer den 20. März 1939 Epoch, Paris. Das Hauptziel der britischen Aktion sei, Rumänien, eine der größten Weltquellen von Getreide, Petroleum und Holz, nicht zu friedlicher Zusammenarbeit mit dem deutschen Nachbarn kommen zu lassen. Rumäniens riesige Reichtümer würden die Wirkung einer Blockade um Deutschland auf Monate hinaus abschwächen. Dies hätten die Militär- und Wirtschaftssachverständigen Londons verstanden. Daher handele England in Polen, Bulgarien, Türkei, Jugoslawien und Griechenland, vor allem aber in Sowjetrussland. Früher, als die Tschechoslowakei sich noch in die Flanke des Reiches bohrte, als 40 Divisionen eine der reichsten deutschen Provinzen bedrohten und als die Flugzeuge von der böhmischen Plattform gegen Berlin, Dresden und München aufsteigen konnten, wäre dies alles viel leichter gewesen. Heute ginge es nur noch, wenn man sich auf die riesige Bastion Sowjetrussland stütze. 22. März 1939 News Chronicle, London, Vernon Bartlett, Länder, die täglich in der Gefahr einer Invasion sind, finden nicht viel Trost in dem Vorschlag, dass im Fall einer Aggression alle Unterzeichner der vorgeschlagenen Erklärung sich zu gemeinsamer Beratung zusammensetzen. 22. März 1939 Titas, sowjetische Telegrafenagentur, ausländische Zeitungen verbreiten das Gerücht, dass die Sowjetregierung Polen und Rumänien ihren Beistand für den Fall angeboren habe, dass sie Opfer einer 320-Aggression würden. Titas ist ermächtigt zu erklären, dass dies nicht den Tatsachen entspricht. Weder Polen noch Rumänien haben sich an die Sowjetregierung gewandt und sie von irgendeiner ihnen drohenden Gefahr in Kenntnis gesetzt. Wahr ist nur, dass am 18. DM die britische Regierung die Sowjetregierung davon unterrichtete, dass es ernsthafte Gründe gäbe, einen Gewaltstreich gegen Rumänien zu befürchten, und nachfragte, welche Haltung die Sowjetregierung bei einer solchen Eventualität einzunehmen gedenke. Die Sowjetregierung schlug als Antwort auf diese Frage vor, eine Konferenz der Vertreter der am meisten interessierten Staaten einzuberufen, und zwar Großbritannien, Frankreichs, Rumäniens, Polen, der Türkei und der UdSSR. Eine solche Konferenz würde, nach Auffassung der Sowjetregierung, die besten Möglichkeiten bieten, um die wirkliche Situation aller ihrer Teilnehmer zu klären und deren Haltung festzustellen. Die britische Regierung hielt jedoch diesen Vorschlag für verfrüht. 24. März 1939 Times, London. Der Abgeordnete Lee Smith im Unterhaus, der britische Ärzteverband hat Zahlenmaterial ausgearbeitet, demzufolge eine Familie wöchentlich 6 Schilling pro Kopf zur Verfügung haben muss, um genügend und gesunde Nahrung zu erhalten. Die Untersuchungen haben aber ergeben, dass fast ein Drittel unserer Bevölkerung diesen Betrag für Nahrungsmittel nicht aufbringen kann. Dies bedeutet, dass mindestens 30% aller Kinder in mehr oder weniger starkem Grad an Unterernährung leiden. 25. März 1939 Pölskatz Projina, Organ der Armeeführung, wir sind bereit zu jedem Kriege, sogar mit dem stärksten Gegner. Wir glauben, dass die Menge unserer eigenen Divisionen, ihre technische Ausrüstung, ihr kämpferischer Geist und die männliche Haltung des ganzen polnischen Volkes zum Siege genügen. Führer und Soldaten sind sich bewusst, dass sie ein großes Volk sind, das in der Geschichte beispielslose Siege erfocht, wie Grunwald, Tannenberg, Wien und im Jahre 1920. Wir sind ruhig, denn wir wissen, dass unsere Siege nicht nur der Vergangenheit angehören. Wir wissen gut, dass unsere Bajonette auch in Zukunft Werkzeuge unserer Siege sein werden. Wir warten darauf. In unseren Gedanken bereiten wir unseren Geist auf die zukünftigen Kriege vor. Wir werden uns gut schlagen. 29. März 1939 Der amerikanische General außer Dienst Van Horn Moselle sagte in einem Appell an alle patriotischen Amerikaner, Amerika habe schon einmal versucht, die Herrschaft der großen Demokratien über die Welt zu sichern und dieser unsinnige Versuch sei fehlgeschlagen. Heute 321 werde nun ein neuer Weltkrieg geplant, um die jüdische Weltherrschaft zu errichten. Diese Tatsache müsse in Amerika endlich einmal offen ausgesprochen werden. Vor kurzem erst habe ein prominenter Jude vor einer jüdischen Versammlung in Atlanta, Georgia, offen erklärt, das organisierte amerikanische Judentum wird die gegenwärtige amerikanische Regierung so weit bringen, dass sie Deutschland zwingt, die Emigranten wieder in ihre frühere Machtstellung einzusetzen, selbst wenn dies einen Krieg kosten sollte. 29. März 1939 Courrier Poenne, Warschau führt aus, dass seit dem Jahre 1920 die mächtigen Protektoren Polens alles zu tun versucht hätten, um von Polen die Dienstleistungen eines Knechts zu verlangen, um die polnische Erde zu einer Wirtschaftskolonie zu machen und aus der polnischen Politik ein Werkzeug für ihre diplomatischen Unternehmungen. Solch eine Rolle habe die Tschechoslowakei gespielt, und man habe jetzt gesehen, wie dieses Land allen Garantien der Kleinen und der Großen entente und den Versicherungen Frankreichs und Englands zum Trotz im kritischen Augenblick sich selbst überlassen blieb. Auch die Bestrebungen, Polen die heißen und übelriechenden Kastanien für andere aus dem europäischen Feuer holen zu lassen, beständen seit langem. Die polnische Außenpolitik verstehe sie alle und verhalte sich entsprechend. 2. August 1939 Polnik Polski aufgrund einer Anordnung der Verwaltungsbehörden wurden aus Polen 591 Deutsche, die in einer Gemeinde im Kreise Luck wohnten, ausgewiesen. Man schickte die Ausgewiesenen über Könitz nach Deutschland, in ganz Polen noch mehr solcher Bürger, man müsste sie so schnell wie möglich ins Vaterland senden. Es gibt zweifellos 3. August 1939 Manchester Guard in, Manchester in Warschau, so meint das Blatt, müsse man sich jetzt entscheiden, ob es nicht notwendig sei, eine endgültige Warnung an Berlin auszusprechen, bis hierher und nicht weiter, Polen dürfe aber auch nicht im geringsten nachgeben. Slowo, Warschau gab der großen Unzufriedenheit polnischer Kreise über den Misserfolg der Anleiheverhandlungen starken Ausdruck. Es handle sich um lächerliche 8,5 Millionen, die man Polen zur Vorbereitung des Krieges geben wolle. 6. August 1939 Daily Mail, London. Wir vermissen Erklärungen des Premierministers, ob er diese Reden billigt, die gegen Danzig und gegen Deutschland gehalten werden und dem Krieg zwangsmäßig 322 zu treiben. Es muss objektiv darauf hingewiesen werden, dass von deutscher Seite keine Reden der führenden Staatsmänner gegen Polen gehalten werden, wie sie der Marschall am letzten Sonntag in Krakau hielt. Wenn England die Dinge so weiter treiben lässt, wird es mitschuldig, wenn die Explosion kommen sollte. 7. August 1939 SARS, Warschau. Die Geschütze sind auf Danzig gerichtet, die Polens Ehre schützen. Es sollen sich alle klar darüber sein, dass diese Geschütze schießen, wenn die Behörden der freien Stadt entgegen den offensichtlichen Interessen der Danziger Bevölkerung Polen vor irgendwelche vollendete Tatsachen stellen wollen. 8. August 1939 Fortune, amerikanische Zeitschrift, hat unter ihren Lesern zwei Abstimmungen über die Einstellung des Einzelnen zu Krieg und Frieden vorgenommen und das Ergebnis im September 1939 veröffentlicht. Die erste Frage lautet, sollen wir unsere gegenwärtige Politik fortsetzen und unseren Einfluss benutzen, um den Frieden zu bewahren? Das Ergebnis der Abstimmung war folgendes, ja, 83,1% nein, 6,8% unbestimmt, 10,1%. Die zweite Frage lautete, wenn Frankreich und England in einen Krieg ziehen gegen die Diktatornationen, sollen wir dann unser Heer und unsere Flotte hinaussenden, um ihnen sofort zu helfen oder erst, wenn es klar ist, dass sie den Krieg verlieren werden, oder überhaupt nicht? Diesmal war das Ergebnis folgendes. Für sofortige Hilfe, 3,1%. Wenn sie verlieren, 24,5%. Überhaupt nicht, 65,6%. Unbestimmt, 10,1%. Evening Standard, London. Duff Cooper, niemals zuvor in unserer Geschichte haben wir die Entscheidung, ob England in den Krieg ziehen soll oder nicht, in den Händen einer der kleineren Mächte gelassen. Doch heute liegt diese Entscheidung dort bei einer Handvoll Männern, deren Namen nicht einmal dem englischen Volk bekannt sind, vielleicht mit der Ausnahme Oberst Becks. Diese unbekannten Männer können entscheiden, dass der europäische Krieg morgen beginnen soll. 323 Leserbrief eines Abgeordneten, 9. August 1939 Evening Standard, London. Als Vorsitzender eines der Bezirksausschüsse in M.A. Duff Coopers Wahlkreis kann ich mir nicht vorstellen, warum Sie es der Mühe für wert erachten, die nebelhaften, in mehr oder weniger regelmäßigen Zwischenräumen seiner Feder entfließenden Ergüsse zu veröffentlichen. Nicht zufrieden damit, zu einem sehr kritischen Zeitpunkt in außenpolitischer Hinsicht von der Regierung zurückgetreten zu sein, und nachdem er anschließend im Parlament Worte über den Regierungschef eines fremden Staates gebraucht hat, die, wie ich bemerken möchte, weder mit der Würde des Unterhauses noch mit jener beherrschenden, verantwortungsvollen Haltung vereinbar sind, die von einem ehemaligen Kabinettsminister erwarten zu dürfen wir das Recht haben, glaubt er anscheinend, er diene den besten Interessen der Menschheit in ihrer Gesamtheit, wenn er seine Landsleute in einem Dauerzustand ängstlicher Vorgefühle hält und ununterbrochen die Flamme des Vorurteils und des Hasses gegen die schlimmen Nazis wegen ihrer angeblichen Aggression sagte schürt. Es gibt vielleicht Leute, die glauben, diese Artikel vermehrten Ansehen und Ruf ihrer Zeitung. Ich gehöre nicht zu ihnen. 10. August 1939 Kurier Polski, Schwerindustrie, so wie Karthago vor 2000 Jahren zerstört werden musste, erhöhen sich heute immer mehr Stimmen, die den Herrschaftsgelüsten Deutschlands über die Völker Europas ein für allemal ein Ende bereiten wollten, jetzt die Auffassung, dass Karthago Stern zerstört werden müsse. Mit raschen Schritten nähere sich der Augenblick, in dem die Auffassung über die Notwendigkeit der Beseitigung des Pestherdes im Zentrum Europas allgemein gut wird. Dann werde von Deutschland nur noch ein Trümmerhaufen übrig bleiben. Immer allgemeiner seit 13. August 1939 Prostuz Mostu, Polen. Wochenschrift, entweder die Deutschen erkennen unsere Ansprüche in ihrer Gesamtheit an und nehmen unsere Rechtsansprüche in vollem Umfang zur Kenntnis, dass Danzig im Gebiet des polnischen Lebensraumes gelegen ist, oder sie tun das nicht. Die Nichtanerkennung unserer Rechte diktiert uns nur einen einzigen Ausweg, den Krieg. Mitte August 1939 Action Française, Paris. Offener Brief von Gustave Gauthierot an die französische Regierung. Besetzen wir wieder Mainz. Morgen kann es zu spät sein, besonders, wenn wir 324 angesichts eines Deutschlands, das seine Rüstungen vollendet, die Torheit begingen weiter abzurüsten. Hakenkreuzflagge beleidigt, man würde unsere Trikolore vorziehen. 13 Millionen Deutsche sind bereit, uns als Befreier zu empfangen. Aber Eile tut not. In Mainz und anderswo wird die Bevölkerung durch die 19. August 1939 Picture Post, Londoner Wochenschrift, Winston Churchill zählt der Reihe nach folgende Länder auf, die als kriegerischer Ring gegen Deutschland stehen würden, außer Frankreich und Polen die Sowjetunion, die baltischen Staaten, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Holland, Belgien, die Schweiz, Ungarn, Rumänien und die Türkei. Drei Viertel der Gesamtbevölkerung der Erde würde England binnen weniger Tagen gegen Deutschland auf die Beine bringen können. 20. August 1939 Dipzisza, Warschauer Wochenschrift, Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr, gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, wie dies seit der Erstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist. 24. August 1939, der Angriff, Berlin, über eine polnische Bluttat vom 21.8. Eine entsetzliche Bluttat polnischer Aufständischer an einem jungen Volksdeutschen ereignete sich am vergangenen Montag bei Kostrzyn im Pölsanö-Bezirk. Der Landarbeiter Hans Stubbace befand sich mit seinem 10-jährigen Bruder auf dem Wege zur Stadt, als plötzlich 4 Polen, die schwere Knüppel bei sich trugen, die beiden jungen Volksdeutschen überfielen. Stubbace versuchte, mit seinem Bruder über das Feld zu entkommen. Während der jüngere Stubbace davonlaufen konnte, hatten sich die Banditen über seinen älteren Bruder geworfen und traktierten den am Boden liegenden mit ihren Waffen und mit Fußtritten. Die unmenschlichen Verbrecher nahmen nun mit einem Fleischmesser an dem schon lebensgefährlich Verletzten eine Entmannung vor. Das unglückliche Opfer dieses Verbrechens wurde dann in einen Tümpel geworfen und war schon tot, als mehrere unweit der Stätte des ungeheuerlichen Mordes auf dem Felde arbeitende Volksdeutsche herbeigeeilt waren, die der Bruder des Stubbace alarmiert hatte. Die volksdeutsche Bevölkerung ist von dem neuerlichen Blutopfer der polnischen Wahnsinnshetze und der unmenschlichen Art dieses Verbrechens vor Entsetzen wie gelähmt. 325-24 August 1939. Die Zukunft, Paris, deutschsprachige Emigrantenzeitung, Nummer 35. Klare Fronten. In dieser Stunde der äußersten Kriegsgefahr erneuern die deutschen Mitglieder der Deutsch-Französischen Union, Union Franco-Allemande, ihr Bekenntnis zur Sache des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Erneut geben sie der Überzeugung Ausdruck, dass die Lösung aller politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Probleme unseres Erdteils nur in der Organisation einer europäischen Gemeinschaft und in der Verwirklichung ihrer Voraussetzung, der deutsch-französischen Verständigung, gefunden werden kann. Für dieses Bekenntnis und für diese Überzeugung sind sie in das Exil gegangen, haben Hunderte ihrer Freunde und Gesinnungsgenossen in Deutschland das Leben gelassen, schmachten Tausende in den Kerkern und Konzentrationslagern und führen aber Tausende einen stillen, aber heroischen Kampf gegen ein Regime, das mit der Freiheit des deutschen Volkes die Grundlagen zerstört hat, auf denen allein die Einigung Europas und die endgültige Sicherung des Friedens zu erreichen sind. Mit dieser Feststellung ist gesagt, auf welcher Seite im Ernstfälle alle Kräfte und alle Energien der Union Franco-Allemande angehörenden oder mit ihr sympathisierenden Kreise der deutschen Opposition gegen die nationalsozialistische Diktatur zu finden sein werden. Die deutschen Mitglieder der Union Franco-Allemande bedauern, dass die in der Bildung begriffene Front des Friedens, die nach ihrer Überzeugung nicht nur ein Mittel zur Sicherung des Friedens, sondern auch die Keimzelle eines künftigen Europas hätte bilden können, nicht zustande gekommen ist. Sie verurteilen den Verrat dieser Front durch Russland, eine Macht, die sich bisher nicht nur zur Idee der kollektiven Sicherheit bekannte, sondern sich auch als Repräsentant der Arbeiterklasse im Kampfe gegen den internationalen Faschismus bezeichnet hat, auf das Schärfste und verurteilen insbesondere die Methodik, unter der dieser Verrat vor sich ging. Die Schwenkung der Sowjetunion verstärkt nur noch die Klarheit der Front TEN. Die deutsche Opposition gegen die Barbarei der nationalsozialistischen Diktatur und mit ihr das deutsche Volk gehören an die Seite aller derer, die das Prinzip der Freiheit und der Menschenwürde gegen den Hegemonieanspruch einer Diktatur verteidigen, die Freiheit des Erpressers als heroischen Wahn erscheinen lassen möchte und dadurch die Katastrophe eines neuen Weltkrieges sehr auslösen kann. Die deutschen Mitglieder der Union Franco-Allemande wenden sich in diesen entscheidungsvollen Stunden an das deutsche Volk, um ihm zu sagen, dass Hitler und seine Diktatur und ein von ihnen entfesselter Krieg den Untergang Deutschlands herbeiführen würde. In der Auflehnung gegen das größte Verbrechen die Diktatur und in einer Haltung, die vor aller Welt sichtbar macht, dass das deutsche Volk sich nicht zu Mitschuldigen dieses Verbrechens machen lässt, liegt die Aussicht auf Rettung und damit die höchste patriotische Pflicht jedes Deutschen. Die wahren Interessen Deutschlands und Europas, die Sache der 326 Freiheit und der Demokratie, fallen zusammen. Wer Deutschland liebt, tut das, was in seinen Kräften steht, Hitler an der Entfachesselung des Weltbrandes zu verhindern. Wenn es aber dazu zu spät sein sollte, so kommt es darauf an, das Leid der Menschheit durch eine möglichst schnelle Niederlage der nationalsozialistischen Diktatur abzukürzen. Gegen Hitler. Für Deutschland. Für Europa. Otto Klepper, früherer preußischer Staats- und Finanzminister, Hermann Rauschning, ehemaliger Senatspräsident der Freien Stadt Danzig, Fritz von Unruh, Franz Werfel, Annette Kolb, Werner Thormann, Willi Münzenberg, Herbert Weichmann, Professor Reinstrom, Max Barth, Max Bier, Alfred Doeblin, Dr. C. Glaser, Professor E. J. Gumbel, Kurt Kersten, Gerd Grissig, Alwin Kronacher, Professor Paul L. Landsberg, Walter Mehring, Max Reinheimer, Hugo Simon, Wilhelm Ude, Alfred Wolfenstein, Hans W. von Zwill. Weitere Unterschriften, die uns telefonisch oder brieflich zugehen, werden wir alsbald veröffentlichen. 28. August 1939, Volkszeitung, Basel, befasst sich mit dem Friedensvorschlag Hitlers und schließt: Hoffentlich lehnen die Westmächte ein solches Angebot rundweg ab, selbst wenn damit der Weltkrieg nicht aufgehalten wird. 31. August 1939, Action Française, Paris, Charles Maurras, Mitarbeiter von Jacques Bienville. Die Ursache der Kriege heißt die deutsche Einheit. Die deutsche Einheit ist der Feind. Wenn man die deutsche Einheit zerbricht, erreicht man das Wesentliche, und der ganze Rest kommt dann von selbstständig. Was man 1919 hätte tun müssen, was man übermorgen tun muss, das ist nicht nur das Deutschtum nach außen hin auflösen, sondern es im Innern zerspalten, zerbrechen, aufteilen, die Verschiedenheiten der Religion, des Geistes, der Natur, des Regime benutzen, unterstützen und begünstigen durch Ungleichheit der Behandlung, endlich diesem zerstückelten Deutschland gegenüber ständige Interventionsmöglichkeiten offen halten, das heißt das Rheinland auf ewig besetzen. Wenn Binwille verlangte, dass man die Monarchie in Württemberg, in Österreich, in Bayern oder Baden unterstütze oder den Sozialdemokraten helfen sollte, Preußen zu ruinieren, dann hatte er recht. Wenn er es tadelt, dass man die separatistischen Bewegungen im Rheinland, in Bayern, in Hannover und Hamburg niederschlagen ließ, hatte er recht. 1. September 1939, 19th Century, London Nummer. Disickley, September 1939, Leitartikel If Vacuumes von William Duns. Vor allem, wofür würden wir kämpfen? Lasst uns die Vorstellung 327 abwickeln, dass wir für die Freiheit der kleinen Länder kämpfen werden, uns auch die Idee abtun, dass wir für die Demokratie kämpfen werden. Wenn Krieg ausbrechen sollte, würden wir, so meine ich, für nichts anderes kämpfen als die Gefahr abzuweisen, Gefahr für uns selbst, für unser Leben, unsere Sicherheit, unser Eigentum, unsere nationale Existenz, unser Empire und so wie es ist, für unsere Freiheit. Welche Wurzel gibt es denn, aus der Deutschland in Wohlstand wachsen kann ohne reale Gefahr für die Welt? Das ist die Frage, die gestellt werden muss, und bis jetzt habe ich nur eine plausible Antwort gehört, Lokalpatriotismus. Es ist nicht das Werk Flittlers, das vernichtet werden muss, das mag den Deutschen gelassen werden. Sondern es ist das Werk Bismarcks, das Werk Friedrichs des Großen. Last 2. September 1939, Agentur Hevers, Paris. Man hat die Polizei einsetzen müssen, um die Frauen und Kinder abzudrängen gehen, die sich auf die Schienen legten, um die Abfahrt der Züge mit den Einberufenen zu verhindern. Die Soldaten lehnten die ihnen gebrachten Blumen mit der Begründung ab, nicht zu einem Fest zu gehen. Die regimefeindliche Propaganda hat ihren Höhepunkt erreicht. Besonders ernste Zwistigkeiten sind zwischen Himmler und Keitel ausgebrochen. Marschall Göring hat ernsten Zweifeln über den Wert der deutschen Luftwaffe Ausdruck gegeben. Schließlich ist Herr Rosenberg verschwunden. 3. September 1939, Hitzero, Bilbao, Spanisch, schreibt, Camberlain, dessen Geist mindestens 25 Jahre zurückgeblieben sei, habe sich zum größten Kriegshetzer der Gegenwart entwickelt. Es sei schon die ganze englische Unverschämtheit notwendig zu der Behauptung, dass ausgerechnet Adolf Hitler die Schuld am Kriege trage. Verantwortlich sei vielmehr das Warschauer Kabinett, das von Camberlains Hass, Neid und Wut auf Deutschland angesteckt worden sei. Es sei lächerlich, von Deutschlands Machtwillen zu sprechen, nur weil es sein Eigentum verlange, während England widerrechtlich Gibraltar und Malta besetzt halte und die Bewohner aller fünf Erdteile Knechte. People, London, der tolle Hund Europas, das deutsche Volk, ist wieder ausgebrochen. Er muss vernichtet werden. September 1939, the 19th century, London, Sam. England kämpfte, um Grunde und aus keinem anderen die Balance of Power aufrechtzuerhalten, aus die allgemeine Annahme, dass 328 Deutschland diesen Krieg begann, um die Welt zu beherrschen, ist unserer Meinung nach falsch. Deutschland wünschte eine Weltmacht zu sein, aber Weltmacht und Weltherrschaft ist nicht dasselbe. Der politische Anstrich derjenigen, die das Gleichgewicht bedrohen, ist völlig gleichgültig. Auch wenn Deutschland das Modell einer Demokratie und umgekehrt England von einem politischen System beherrscht gewesen wäre, das etwa dem Hitlers geglichen hätte, würde England trotzdem unter Zwang gestanden haben, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Auch wenn Deutschland sein politisches System ändern würde, wäre das kein Grund, die britische Politik zu modifizieren. Der Friede muss durch die bleibende Realität der europäischen Situation bestimmt werden und nicht durch Phänomene wie Nationalsozialismus und Faschismus, Sozialismus und Kommunismus. Ein despotisches Deutschland, das nicht zu stark ist, ist besser, als ein liberales Deutschland, das zu stark ist. 3. September 1939, North China Daily News, Shanghai, beschäftigte sich mit dem Kriegsziel Englands, durch einen Frieden, der schlimmer ist als Versailles, Deutschland in völliger Ohnmacht zu halten. Die Sicherheit und der Friede Europas müssten ganz unabhängig von der deutschen Gleichberechtigung garantiert werden, denn Deutschland sei moralisch minderwertig. Die Entwicklung der letzten 7 Jahre beweise, dass eine englisch-deutsche Freundschaft unter den gegenwärtigen Umständen undenkbar sei. Eine Beteiligung Deutschlands an Kolonien komme überhaupt nicht in Frage. 4. September 1939, Nation Beige, Winston Churchill, es geht nicht darum, für Danzig und Polen zu kämpfen. Wir kämpfen, um die Welt von der Tyrannei der Nazis zu retten und um all das zu verteidigen, was den Menschen heilig ist. Dies ist kein Krieg für eine Beherrschung, für eine imperielle Ausdehnung, um materiell zu gewinnen. Das ist kein Krieg mehr, um irgendeinem Land seinen Platz an der Sonne zu geben oder den Fortschritt zu vernichten. Dies ist ein Krieg, um das Gesetz der Menschheit aufzustellen und zu revidieren. 4. September 1939, Martin, Paris. Diesmal wird es kein Dorn geben, um den Mann von der Bestrafung zu Haiti ten, und kein Versailles, um dem Volk zu gestatten, vor vorn anzufangen. 7. September 1939 Kringwahr, Paris. Das Hitler-Deutschland ist sicher abscheulich. Aber das Reich Hindenburgs war nicht viel besser. Man muss es aussprechen, weil es die Wahrheit ist, und auch, um 329 allen Träumereien ein Ende zu bereiten. Einige möchten immer noch an die zwei Deutschländer glauben. Sie täuschen sich, und ihr Irrtum ist gefährlich. Ein Buche ist ein Buche, ob er sich Erzberger oder Göring nennt. 9. September 1939 Martin, Paris. Altes Deutschland. Neues Deutschland. Eine Rasse, die sich niemals geändert hat. Eine Rasse, die ihren Eroberer- und Mordinstinkten ewig treu bleibt. 10. September 1939 Neuer Vorwärts, Paris. Die SOPADE, die Organisation der emigrierten Sozialdemokraten, schreibt in ihrem Aufruf, wir kämpfen für die deutsche Nation. Wir rufen das deutsche Volk auf, seine Freiheit zurückzuerobern und Hitler zu stürzen. Zerstörung seines Systems wird den Krieg kürzen, Millionen vor dem Tode bewahren und die deutsche Nation erhalten. Hitlers Taten liegen nicht im nationalen Interesse, ist ein Frieden, der den Schaden wiedergutmachen soll, der durch Hitler verursacht wurde, das totalitäre System auszurotten und der deutschen wie allen anderen versklavten Nationen Gesetz und Freiheit wiederzugeben. Unser Ziel. 11. September 1939 Petit Journal, Paris. Mit Hitler kann kein Gespräch begonnen werden. Wir müssen unsere militärische Aktion verschärfen und jeden Gedanken vom Frieden zurückweisen. Lieder, irische Wochenschrift, als die Engländer ihre Einkreisungspolitik begannen, hatten sie sich endgültig für den Krieg entschieden. Als das deutsch-russische Abkommen abgeschlossen wurde, hätten sie immer noch versuchen können, den Frieden zu erhalten, stattdessen aber haben sie die polnische Regierung in ihrer törichten Widerspenstigkeit bestärkt. 22. September 1939 Ordre, Paris. Emil Burpfund, das Reich wird die hitlerische Niederlage nicht überleben, oder wir werden die Unterhändler des nächsten Friedensvertrages an den Bäumen der Champs-Élysées aufhängen. 25. September 1939 Times, London. Dieser Krieg wird früher oder später durch die Kapitulation des einfachen Volkes in Deutschland gewonnen werden. 330 Times, London. Philipp Bilditsch fordert, dass die natürliche Neigung zu Aggressionen und zu Eroberungen unter dieser oder jener Führung, sei es Kaiser oder Führer, direkt getötet oder noch schärfer und wirksamer beseitigt werden muss als durch die mattherzigen Bedingungen des Versailles-Vertrages. Daily Mail, London. Wilson Broadbent, einige Leute in Whitehall versuchen uns glauben zu machen, dass wir nur einen Teil Deutschlands bekämpfen, die Nazi-Führer. Die kalte Tatsache ist, dass im Krieg ganz Deutschland Nazi sein wird. Times, London. Der bekannte Stefan King Hall hat in einem seiner Sommerbriefe, die er uns in freundlicher Weise schrieb, wörtlich erklärt, wenn der Krieg vorüber ist, was wird dann geschehen? Zunächst wird es einen Friedensvertrag geben, mit dem Verglichen der Vertrag von Versailles ein Kinderspiel ist. 30. September 1939 in Fortnightly Review fordert Vic Hemstead als Kriegsziele, Wiederherstellung der Reichsgrenzen von 1919, Unabhängigkeit Österreichs, der Tschechoslowakei und Polens mit Danzig als Hafen, Verschwinden Hitlers und der Nazis und ihres Systems, Wiederherstellung eines demokratischen Regimes und Schaffung einer Anti-Nazi-Liga. Oktober 1939 Revue des Du Mondes, Deutschland wird und muss gründlich besiegt werden. Keine politische Klügelei darf dem Empfinden von Millionen Engländern und Franzosen Abbruch tun, die in den Krieg gehen, um endlich einmal Schluss zu machen. Kein Waffenstillstand vor einem totalen Sieg, kein Waffenstillstand, bevor Berlin nicht besetzt ist. Kein Waffenstillstand und keine Friedensverhandlungen, bevor die Nationalsozialisten ausgespielt haben und alle ihre Führer den Siegern nicht tot oder lebendig ausgeliefert sind. 3. Oktober 1939 Times, London. Lord Bradbury fordert völlige Entwaffnung und ständige Kontrolle durch ein umfangreiches System internationaler Überwachung Deutschlands. Evening Standard, London. Duff Cooper meint, dem deutschen Volk könnten wegen seiner Charakterfehler keinerlei Waffen anvertraut werden, Englands Kriegsziele müssten es daher sein, 331 Deutschland zu entwaffnen, um ihm jede Möglichkeit zu nehmen, den Weltfrieden aufs Neue zu stören, Deutschland müsse dann unter internationale Aufsicht gestellt werden, um zu verhindern, dass es wieder Waffen in die Hand bekommt, um sich dieser Aufsicht zu entziehen. 4. Oktober 1939 Oriental Affairs, London. Sir John Ackroyd Woodhead, die Versailles-Bedingungen werden milde anmuten, verglichen mit denen, die die Alliierten diesmal Deutschland auferlegen werden. Die alliierten Regierungen dürfen niemals wieder in Fehler verfallen, die Friedensbedingungen so mild durchzuführen, wie die von Versailles. 12. Oktober 1939 Kringwahr, Paris. Henri Blaut, das Unglück Deutschland und unser eigenes ist die deutsche Einheit. 12. Oktober 1939 Jour, Paris. Fernand Laurent, Frankreich ist ein Rheinland und schon in der Karolingerzeit hat man von Franciae Ehrenania gesprochen. Seit Jahrhunderten wird Frankreich immer wieder vor dasselbe Problem gestellt und jetzt, wo ihm einmal Gelegenheit gegeben wird, einmal endgültig damit aufzuräumen, darf es sie nicht ungenützt vorübergehen lassen. 14. Oktober 1939 Paris war, Paris. André Fierschaumeix von der Académie Française, wie Daladier, so spricht auch Chamberlain von dauerhaften Garantien. Es gibt nur eine einzige, die Zerstörung der deutschen Einheit Epoque, Paris. Bernard Laverne, dieses Volk zu lähmen, dieser Rasse die Finger zu schneiden, Das muss das Hauptziel des Friedens sein. 16. Oktober 1939 Kring war, Paris Henri Beraud, das Unglück Deutschland und auch unser Unglück ist die deutsche Einheit. 332 Ein Sieg, der die Unteilbarkeit des Reiches bestehen lässt, würde nur ein neuer Waffenstillstand sein. 20. Oktober 1939 Epoch, Paris. Das europäische Gleichgewicht wurde an dem Tage gebrochen, als die deutsche die neue Masse unter dem eisernen Handschuh Bismarcks geeinigt wurde. Europäische Ordnung muss deshalb diese Masse zerbrechen. Vielleicht wird die Wiederherstellung von Monarchien notwendig sein, um den deutschen Partikularismus wieder erstehen zu lassen und eine Entwicklung desselben zu erlauben. 23. Oktober 1939 R. Nouvelle, Paris. Chefredakteur Gaboriau D. in einem Vortrag in London, sodann gibt es völkische, geografische und wirtschaftliche Überlieferungen in Mitteleuropa, die man wiederbeleben muss. Die Unterjochung Süddeutschlands durch Preußen hätten ebenso wenig geduldet werden dürfen, wie die BS ist deshalb angebracht, die Zerschlagung Großseitigung Österreichs Deutschlands und gegebenenfalls die Schaffung einer Donaukonföderation ins Auge zu fassen. 24. Oktober 1939 Le Figaro, Paris. Wladimir Dormesson, Botschafter beim Heiligen Stuhl, wir müssen uns auch schlagen, damit Österreich wieder aufersteht, da es kein Europa ohne Österreich geben kann, da ein freies Österreich die Vorbedingung des kontinentalen Gleichgewichts ist. 25. Oktober 1939 News Chronicle, London. Leserbrief, ganz offen gestanden, ich bin dafür, jedes in Deutschland lebende Wesen auszurotten, Mann, Frau, Kind, Vogel und Insekt. Ich würde keinen Grashalm wachsen lassen. Deutschland müsste düsterer sein als die Sahara nur Wesen. 28. Oktober 1939 Politnihilist, Prag. Für uns Tschechen war diese Rede, Reichsaußenminister von Ribbentrop sprach in Danzig, sehr lehrreich. Im September 1938 wich Camberley in diesem Krieg deshalb aus, weil Großbritannien für den Krieg noch nicht genügend vorbereitet war. Wäre die englische Aufrüstung schon im vorigen Jahr fertig, dann hätte die frühere Tschechoslowakei die Stellung Polens eingenommen, 333 und niemand zweifelt daran, dass die englische Hilfe für die Tschechoslowakei ebenso unwirksam gewesen wäre, wie die englische Hilfe für Polen unwirksam. 28. Oktober 1939 Martin, Paris. Fabry, ehemaliger französischer Kriegsminister, fordert unter der Überschrift der Friede und ein geeintes Deutschland sind unvereinbar, dass vor allem Frankreich beide Rheinufer besetzen müsste, es müsse nun endlich mit einem wehrfähigen Deutschland Schluss gemacht werden. 30. Oktober 1939 Le Jour, Paris. Elfie Onbelbay fordert, die Wiederherstellung Polens, eine Neuordnung in Mitteleuropa und die Notwendigkeit, die deutschen Länder voneinander zu trennen, die künstlich unter der Zwangsherrschaft Preußens zusammengefügt worden sind. 2. November 1939 Daily Telegraph. Sicher muss aber unser erstes Kriegsziel sein, Deutschland zu besiegen. Denn anders können wir nicht den Hitlerismus zerstören. Wir sind an einem heiligen Kreuzzug zugunsten der Humanität beteiligt. Der Teufel einer unkontrollierten Gewalt muss niedergeschlagen werden. 2. November 1939 Kring war, Paris. Historiker Raymond Recollay, Fasch, der darüber Bescheid wusste und der lange über diese Probleme nachgedacht hatte, hatte die Lösung gefunden, die wirkliche, die einzige Lösung, die Aufrechterhaltung unserer militärischen Barriere am Rhein durch Frankreich oder durch Frankreich und England gemeinsam, die Besetzung geräumiger Brückenköpfe auf dem rechten Ufer durch uns, die Errichtung eines Sonderregime für die deutschen Gebiete des linken Rheinufers, die endgültig von Deutschland getrennt werden müssen. Unsere Pflicht, nicht nur gegenüber unserem Volk, über Europa und der Welt befiehlt uns, im gegebenen Augenblicke mit Bestimmtheit und Entschlossenheit auf dieses große Prinzip einer französischen Politik zurückzuzugreifen. Sondern auch gegen 3. November 1939 Journal des Debats Pierre Bernus, man muss ein für alle Mal Schluss mit Deutschland machen. 334 5. November 1939 Paris war, Paris an Pfund Schaumel, der Frieden, so wie ihn sich die Westmächte wünschen, hat dann Aussicht, in die Tat umgesetzt zu werden, wenn der Germanismus ein für alle Mal zerbrochen wird. Hitler ist zwar das Symbol des Germanismus, aber dieser würde auch ohne ihn weiter bestehen. Die Geschichte des Friedens von 1919 hat bewiesen, dass die wichtigste Bedingung weder juristisch noch wirtschaftlich ist, sondern dass sie vor allem eine territoriale Bedingung ist und vornehmlich in der französischen Wacht am Rhein besteht. Nur Le Jour, Paris. Die Existenz irgendeines Deutschlands ist mit der menschlichen Zivilisation unvereinbar. Ordre, Paris an Pfund Moral. Als Caesar nach Deutschland marschierte, ließ er 4 von den damals lebenden 6 Millionen Deutschen umbringen. Warum diese Ausnahmen? Man wird eine derartige Sanftmut niemals genug bedauern. Journal des Debats, Paris. Es gibt keinen Frieden ohne die Wacht am Rhein und ohne die Zerstörung der Reichseinheit. 11. November 1939 Metropole, Brüssel. Ihr Berichterstatter meldet aus London, um die Sicherheit in Europa zu garantieren, müsse Deutschland vollkommen vernichtet werden. Wenn das deutsche Volk sich mit seinem Regime identifiziere, so sei das umso schlimmer. Nach der vollkommenen Zerschmetterung werde man Deutschland zwar Lebensmöglichkeiten geben, aber nicht die Sicherheit, weil es diese nur benutzen könne, um neue Angriffe vorzubereiten. Es werde auch keine Friedenskonferenz einberufen, denn diesmal werde man sehr schnell handeln. Die Siegerstaaten England und Frankreich würden ihren Frieden einfach aufzwingen. 18. November 1939 Le Temps, Paris Joseph Barthélemy, die deutsche Einheit bedeutet für Europa und für die Welt die drohendste aller Gefahren. 28. November 1939 Le Temps, Paris Hitler vernichten. Sicherlich. Aber Hitler ist Deutschland. Doch nicht das Deutschland von einst vernichten, das Deutschland von Hans Sachs und J. Sebastian 335 Bach, sondern das Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts, das Deutschland, das allmählich die Idee der Macht mit der Idee der Tugend identifizierte, das Deutschland, dessen Philosophen und Staatsmänner, Diplomaten, Militärs und Industrielle jenes System geschmiedet haben zum Ruhme der Kollektivität, das den Menschen erniedrigt und das unter dem Vorwende des Organisierens fähiger ist zur Zerstörung. 1. Dezember 1939 Times, London. Solange die 60 oder 80 Millionen Volksdeutsche als eine einzige Einheit unter einer Zentralgewalt existieren, können wir uns alle Vierteljahrhunderte einmal dem Problem gegenübergestellt sehen, das sich aus ihrer Unterordnung unter eine GE-wissenlose Führerschaft ergibt. Der Weg der Vernichtung besteht darin, die alten deutschen Königreiche und Fürstentümer wieder aufzurichten, wenn nötig unter einem gewissen Maß von Bi- und Überwachung seitens ihrer verschiedenen Nachbarn, möglicherweise die Schaffung eines katholischen süddeutschen und österreichischen Staates, der wahrscheinlich sich nicht mit seinen nördlichen protestantischen Nachbarn verbünden würde. Und in der Tat, die Wiedererrichtung der deutschen Staaten, die Jahrhunderte hindurch keine Gefahr für Europa darstellten, bis sie unter Preußens Führung zu einer einzigen Einheit zusammengeschlossen wurden. 4. Dezember 1939 Metropole, Brüssel. Leon Poljakow, London, schreibt unter dem Pseudonym Ogar, dass die nach der englischen Kriegserklärung durch die Briten aufgestellte Parole vom Ausschließlich in Kampf gegen die deutsche Staatsführung keine Gültigkeit mehr habe, dass man vielmehr nach der gewonnenen Erkenntnis, dass Hitler tatsächlich die Gesamtheit des deutschen Volkes darstelle und beide nicht voneinander zu trennen seien, den Vernichtungskampf betont gegen das deutsche Volk führe. Wenn Adolf Hitler morgen verschwinden sollte, so schreibt Poljakow, dann würden die Bedingungen, die dem deutschen Volke auferlegt würden, deswegen nicht weniger hart sein. Er kündigt also ein zweites Versailles an und noch mehr als das, er verlangt, dass noch gründlichere Arbeit als 1919 getan, also ein Juba-Versailles geschaffen werde, wenn er wörtlich erklärt, dass die Totalität des Sieges jede Friedenskonferenz am Ende des Krieges ausschließt. Es kann keine Konferenz geben nach einem totalen Sieg. Außerdem wird schon der Zustand Europas dann derart sein, dass es völlig unzulässig wäre, monatelange Besprechungen zu führen, während ganze Völker der Hungersnot und noch schlimmeren Dingen ausgesetzt sind. 9. Dezember 1939 Alexandre Millerand, der ehemalige Präsident der Französischen Republik, Fasch hat mit ganz besonderer Energie gefordert, dass man Hand auf den Rhein lege. Er kam bis zum Augenblick der Unterschriften mit pathetischem Nachdruck immer wieder darauf zurück. Er wusste, dass von dieser Entscheidung die Zukunft Europas 336 und der Welt abhängen würde, aber man wollte ihn nicht hören. Möge uns der Irrtum als Lehre dienen. Diesmal dürfen wir nicht die Niederlegung der Waffen abwarten, um die Klauseln des Vertrages vorzubereiten, in dem die Ideen des Sieges niedergelegt werden. 10. Dezember 1939 19th Century Dieser Krieg wird mit einem Diktat enden. Wir befinden uns im Kriege, um Deutschland unfähig zu machen, einem Diktat Widerstand zu leisten. Man kann nur hoffen, dass der Sieger ablehnen wird, auf dem Verhandlungsweg einer sogenannten Friedenskonferenz zu verlieren, was er im Kampf gewonnen hat. Es ist notwendig, 1. dass die Westmächte ein ständiges bewaffnetes Übergewicht in Europa gewinnen, 2. dass der Rhein ihre ständige strategische Grenze wird, 3. dass die Alliierten das ständige und dauernde Übergewicht im Mittelmeer haben. 15. Dezember 1939 Daily Herald, London. Hört endlich auf, von Friedensbedingungen zu sprechen, schlagt Deutschland in Stücke, macht den Rhein zur Westgrenze und die Oder zur Ostgrenze. Gebt Sachsen der Tschechoslowakei und Holstein an Dänemark. Nehmt den Hunnen alle Chancen, 22. Januar 1940 Spectator, London. Trotz aller schönen Worte haben wir unendlich weniger Berechtigung zu diesem Krieg als zu dem vorigen. Diesmal gingen wir und Frankreich darauf aus, Polen den Rücken zu steifen in seinem Widerstand gegen die deutschen Forderungen, und zwar nicht aus Liebe für Polen, sondern in dem Bestreben, der wachsenden Macht Deutschlands Einheit zu gebieten. Auf diese Weise wollten wir zusammen mit Frankreich uns die Oberhand auf dem Kontinent zu erhalten suchen. 7. Februar 1940 Jean Mistelö, Präsident der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten, wie können wir zu einem soliden Frieden gelangen? Wir werden dazu nur kommen, wenn wir die Angriffsmöglichkeiten Deutschlands herabsetzen. Also der Westfälische Friede mit 343 Staaten 9. Februar 1940 Paris war, Paris Philippe Henriot, man muss damit Schluss machen, haben Chamberlain und Daladier gesagt, und ihre beiden Völker haben ihnen zugestimmt. Aber nichts wäre wir glauben sollten, mit dem Hitler Deutschland Schluss zu machen, getan, wenn ohne mit Deutschland überhaupt Schluss zu machen. 337-10 Februar 1940 Les Nouvelles Litter Aires, Paris Shalom Asti an die französischen Soldaten, Audi wenn wir Juden nicht körperlich bei euch im Schützengraben sind, so sind wir doch moralisch bei euch. Dieser Krieg ist unser Krieg und ihr kämpft ihn für uns alle. 10. Februar 1940 Ordre, Paris Emile Bourfond, das deutsch-französische Problem, wie es Hitler stellt, hat offensichtlich für uns nur noch eine Lösung, die Teilung des deutschen Volkes, dessen Einheit sich nicht mit der Sicherheit und Unabhängigkeit seiner Nachbarn vereinbaren lässt. 19. März 1940 Lyon Republikanische Bataille, um diesen Krieg zu beenden, muss Deutschland besiegt werden. Und um Deutschland zu besiegen, muss man es besetzen, und zwar das ganze Deutschland. Wenn dieses Volk erst einmal, um etwas zu essen und seinen Hunger zu stillen, vor unseren Feldküchenschlange stehen und unter der Bewachung französischer und englischer Bajonette vorbeimarschieren muss, dann erst wird der Deutsche fügsam und gehorsam sein. Und wenn wir es richtig zu machen verstehen, wenn wir das großdeutsche Monstrum geschickt zu zergliedern wissen, dann wird dieser Zustand für einige Generationen anhalten. Die Franzosen werden dann ein lobenswertes Werk vollbracht haben. 17. April 1940 Œuvre, Paris Mesdames Tepois, Verschwinden eines riesigen Preußens, Schaffung von 15 unabhängigen deutschen Regionen, die niemals mehr als 5 Millionen Einwohner haben sollen, mit autonomer Regierung, kurz, eine neue deutsche Eidgenossenschaft nach Schweizer Muster unter einem Präsidenten, der weder in Berlin noch in Weimar, sondern in Goslar oder in Regensburg residieren soll. Sturz Hitlers und des Hitlerismus, Zerstörung der preußischen Machtidee, Wiederherstellung der tschechischen und polnischen Freiheit, Volksabstimmung in Österreich, im Sudetenland und in Danzig. Ende.